niemand kann zwei Herren dienen. Das gefällt ihm beide nicht. Jeder will dich ganz gewinnen, doch entscheiden musst du dich. Gott hat so oft gesprochen, sag, war dein Herz dabei? Ist schon dein Ich gebrochen, bist du von allem frei? Denkst du, dein frommes Benehmen reicht für den Himmel schon aus? Du wirst vor Gott dich schämen, denn alles kommt heraus. Niemand kann zwei Herren dienen, das gefällt den beiden nicht. Jeder will dich ganz gewinnen, doch entscheiden musst du dich. Freund, ich kenn dich doch nicht. Dann ist kein Bitten und Klagen, alles kommt vors Gericht. Wenn du dich nicht klar entschieden, sagt er zu dir dieses Wort: Komm und er will den Frieden. Zwei Herren dienen, das gefällt den beiden nicht. Jeder will dich ganz gewinnen, doch entscheiden musst du dich. Doch entscheiden musst du dich. Niemand kann zwei Herren.